Alex und der Ahornsirup. Guten Morgen, Fellfreunde. Zeit aufzustehen. Wirklich? Was? Schon? Guten Morgen, Ryder. Die Fellfreunde krochen aus ihren Hundehütten. Nur Rubble schnarchte weiter. Rubble! Aufwachen! Hey. Ich hab da eine Idee. Ryder raschelte mit einer Tüte Hundefutter. Ist das Frühstück? Ich bin schon wach! Im Nu war er auf den Pfoten. Aufstehen, Schlafmützen! Ihr verpasst noch das Frühstück! Auch Alex hatte Hunger. Alex, Frühstück! Herr Pfeffer, der Restaurantbesitzer, stellte einen großen Teller auf den Tisch. Oh, toll! Pfannkuchen! Die mag ich gern! Und vergiss nicht das Allerbeste. Mmh, Ahornsirup! Das schmeckt! Du, Opa, woher kommt Ahornsirup? Gute Frage. Er kommt aus Ahornbäumen. Ich habe diesen Sirup von einem großen Ahornbaum im Wald geerntet, der einen speziellen Zapfhahn hat. Und wenn ich ihn drehe, läuft der Sirup heraus. Süß, köstlich und... Doch da stieß Alex gegen den Krug. Entschuldigung, Opa. Und der Sirup floss auf den Tisch. Oh, klebrig. Ist schon gut, Alex. Isst du nur. Ich hol was zum Auffischen. Aber der Krug war leer. Oh, oh, der Sirup. Ich hab alles verschüttet. Sag, dass das nicht stimmt. Der Sirup ist alle? Das hörte Captain Tollpatsch am Nebentisch gar nicht gern. Oh Mann, ich throne an einem trostlosen Tisch vor trockenen Pfannkuchen. Tut mir leid, Captain Tollpatsch. Ich besorg uns neuen Ahornsirup. Und ich weiß auch schon, wer uns dabei hilft. Mini-Patrol zum Baumhaus. Das Baumhaus war Alex' Hauptquartier. Und schon bald waren alle da. Katzi, der kleine Tut, Schildi, der Hase und Henrietta. Wir haben einen schlimmen Notfall, Freunde. Opa braucht Sirup. Also gehen wir zum Sirupbaum und holen welchen. Neugierig pickte das weiße Huhn gegen den Korb, in den Alex den leeren Krug und die Pfannkuchen gestellt hatte. Noch nicht probieren, Henrietta. Wir heben die Pfannkuchen nämlich auf, bis wir frischen Sirup dafür haben. Die Mini-Helfer legen los! Hintereinander rutschten die Tiere die kleine Rutsche hinunter, die vom Baumhaus bis zu Alex Dreirad reichte. Du bist der Nächste! Und sprangen in den Anhänger. Und zum Schluss kamen Henrietta und Alex. Herr Pfeffer hatte unterdessen einen Lappen geholt. Dann wischen wir mal den klebrigen Sirup auf. Alex? Alex? Alex ist losgesaust und zapft süßen Sirup. Er zapft Sirup? Oh nein, dann ist er in den Wald gelaufen und sucht meinen Sirupbaum. Ich muss mich beeilen. Aber Alex und seine Mini-Patrol waren bereits am Ziel. Da ist er, der Sirupbaum. Wir haben ihn gefunden. Schnell schnappte sich Alex den Krug und hielt ihn unter den Zapfhahn, der in der Rinde des Ahornbaumes steckte. Ich drehe einfach an diesem Ding und... Wir haben frischen Sirup. Ein Tropfen nach dem anderen landete in dem Sirupkrug. Der läuft aber langsam. Ich drehe noch etwas auf. Ups. Alex hatte zu weit gedreht und hielt nun den ganzen Hahn in den Händen. Sofort floss jede Menge Sirup aus dem kleinen Loch in der Rinde. Alex! Hallo Opa, ich besorge Ahornsirup. Jede Menge. Aber das gefiel Herrn Pfeffer gar nicht. Er griff nach dem Zapfhahn und versuchte, ihn wieder festzudrehen. Das Ding geht nicht mehr dran. Dafür klebte er aber an der Hand von Herrn Pfeffer. Ja, der Sirup ist total klebrig. Oh, oh. Mit lautem Getöse floss immer mehr Sirup auf den Boden. Und die Mini-Patrol brachte sich erschrocken in Sicherheit. Ah, und der läuft immer weiter. Ich weiß. Kurzerhand steckte Alex seinen Finger in das Loch im Baum. Geschafft. Ich hab den Sirup gestoppt. Dafür steckten er und sein Opa nun in der klebrigen Masse fest. Naja, das meiste. Aber keine Sorge, die Mini-Patrol wird uns helfen. Doch Katzi hockte auf dem Baum. Schildi steckte im Honig fest. Henrietta auf ihrem Rücken. Und der kleine Tut flatterte gerade auf den Kopf des Restaurantbesitzers. Vielleicht brauchen wir etwas mehr Hilfe. Kommst du an mein Handy? Achtung! Vor der Einsatzzentrale stapelten Rocky, Chase und Sky die Hundenäpfe aufeinander. Gut gefangen. Wer hilft uns beim Aufräumen? Ich mach mit. Ich will auch. Marshall machte einen Satz, schnappte sich einen Napf. Ich hab ihn, ich hab ihn. Und landete mit ihm auf dem Stapel. Naja, knapp verfehlt. Hallo, Herr Pfeffer. Alles in Ordnung? Ryder, stell dir vor, wir stecken fest. Ja, wir haben versehentlich den Zapfhahn von diesem Baum abgebrochen und stecken im Sirup fest. Könnt ihr uns helfen? Ja, aber natürlich. Kein Einsatz zu klebrig, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Marshall sprang auf die Pfoten, landete aber mit jedem Fuß in einem Napf und rollte nun in Richtung Zentrale, wo die anderen Fellfreunde bereits im Fahrstuhl auf ihn warteten. Marshall, du bist zu schnell! Die Schalen sind wohl keine guten Reifen. Schnell sprangen alle in ihre Einsatzanzüge, während der Fahrstuhl sie hinauf ins oberste Stockwerk brachte. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Alex und Herrn Pfeffer ist beim Ahornsirup-Ernten dummerweise der Zapfhahn abgebrochen. Und nun stecken sie mit der Mini-Patrol fest. Für diesen Einsatz brauchen wir Marshall. Ich möchte, dass du sie mit deinen Wasserdüsen vom Sirup befreist. Marshall macht's. Und Rocky. Du reparierst mit deinem Werkzeug den Zapfhahn. Rocky rockt. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Rubble, Zuma, Chase und Sky blieben in der Zentrale, während Ryder, Rocky und Marshall ihre Fahrzeuge startklar machten, die unten in der Garage standen. Kurze Zeit später waren die drei auch schon unterwegs in den Wald. Dort hatte sich niemand von der Stelle gerührt. Arme Katzi, sie hat zu viel Angst, um runterzukommen. Was sollen wir tun? Warte mal. Herr Pfeffer kratzte sich im Gesicht. Hast du irgendeine Idee, Opa? Nein, ich habe Sirup an meiner Hand. Sie klebt fest. Aber Hilfe war bereits unterwegs. Ja, die Paw Patrol ist da. Na klar, Freunde müssen immer zusammenhalten. Naja, so habe ich das nicht gemeint. Also gut, Marshall. Es wird Zeit, hier sauber zu machen. Wasserdüsen. Der kleine Feuerwehrhund richtete den Strahl genau auf Herrn Pfeffer und Alex. Das ist ja eiskalt. Aber dafür klebt es nicht mehr so, habe ich recht? Endlich waren die beiden wieder frei. Genauso wie Henrietta und Schildi. Dankeschön, Marshall. Los, Opa, komm. Alex, warte. Doch kaum hatte Alex seinen Finger aus dem Loch gezogen, begann der Sirup wieder zu fließen und spritzte sogar gegen Marshalls Feuerwehrauto. Schnell hielt Alex das Loch wieder zu. Ups, Entschuldigung. Alles halb so wild. Wir reparieren den Zapfhahn. Stimmt's, Rocky? Worauf du dich verlassen kannst. Greifer. Rocky sah sich den Schaden genau an. Hammer. Im Nu war der Zapfhahn wieder heil. Auch wenn der kleine Mischling dabei eine Ladung Sirup abbekam. Das Zeug ist ziemlich klebrig, aber auch ganz schön lecker. Nur Katzi saß immer noch fest. Katzi, was machst du denn da oben? Sie hat sich vor dem Sirup in Sicherheit gebracht und Angst, wieder runterzukommen. Dann helfen wir ihr runter. Marshall, deine Leiter. Ich komme, Katzi. Leiter hoch. Oh, oh, meine Leiter fährt nicht hoch. Sie ist voller Sirup. Darum werden wir uns kümmern, wenn Katzi unten ist. Sky? Ja, Ryder? Katzi sitzt auf einem Baum fest. Du musst ihr helfen. Ja, ich bin der Flughund. Sky war im Nu im Wald und ließ den Rettungsgurt herunter. Das sieht gut aus. Du musst nur noch ein Stückchen nach rechts. Ich hab sie fast. Gleich hab ich sie. Ja! Katzi sah sehr erleichtert aus, als sie endlich wieder festen Boden unter den Pfoten hatte. Das hast du gut gemacht, Sky. Ja, Sky, du hast es geschafft. Oh, oh, das klingt gar nicht gut. Was war das denn? Sky, siehst du von da oben irgendwas? Fernglas. Und ob Sky etwas sah? Ich sehe einen Bären. Und er kommt direkt hierher. Vielleicht hat er auch Hunger. Er muss den Sirup gerochen haben. Wie weit bist du mit dem Zapfhahn, Rocky? Er ist noch verklebt, funktioniert aber. Rocky lief zum Ahornbaum hinüber und schaute Alex an. Also auf drei ziehst du deinen Finger raus. Eins, zwei, drei. Kaum hatte Alex seinen Finger aus dem Loch gezogen, steckte Rocky mit Hilfe des Greifers auch schon den Zapfhahn hinein. Das wäre geschafft. Gut, lasst uns fahren, bevor der Bär hier ist. Ryder, ich habe ein Problem. Mein Greifer klebt am Zapfhahn fest. Ein Wasserstrahl müsste helfen. Halt, warte, vielleicht versuchen wir es erst anders. Rocky war wirklich sehr wasserscheu. Na schön, warte. Mit all seiner Kraft versuchte Ryder, den Greifer vom Hahn zu ziehen. Der Sirup ist wie Klebstoff. Ihr müsst euch beeilen. Der Bär kommt immer näher. Ich versuch's nochmal. Das Zeug ist so klebrig. So funktionierte das nicht. Denkt nach, Mini Patrol. Wie können wir helfen? Die Mini Patrol hockte mittlerweile wieder in dem kleinen Anhänger. Neben dem Korb mit den Pfannkuchen. Die Pfannkuchen! Schnell griff Alex nach dem Krug, der wieder voller Sirup war, und schüttete diesen auf die Pfannkuchen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Moment zum Frühstücken ist. Die sind ja nicht für mich, Opa. Hey, Sky, kannst du die bitte mal zu dem hungrigen Bären bringen? Na klar, das mache ich gern. Alex hängte den Korb an den Haken und schon flog der Hubschrauber davon. Na los, kleiner Tut, du kannst helfen. Also flatterte nun auch die kleine Eule los, bis sie den Korb erreicht hatte und sich an den Henkel klammerte. Los, los, los! Huhu, ich bring Frühstück! Schnell warf der kleine Tut dem hungrigen Bären unter ihnen einen Pfannkuchen nach dem anderen zu und lockte ihn so zurück zur Bärenhöhle. Das war ein guter Plan. Der Bär folgt den Pfannkuchen. Und von dem Duft wurden auch zwei kleine Bärenkinder angelockt. Wie man sieht, mögen alle Pfannkuchen. Nur Rocky konnte sich noch immer nicht von der Stelle rühren. Rocky, du klebst richtig fest. Ich denke, da gibt es nur eine Lösung. Ja, ich weiß schon, Ryder. Marshall? Woo! Wasserdüsen! Die halfen jedenfalls. Es ist zwar nass, aber danke. Gemeinsam machten sich die Freunde auf den Rückweg zum Restaurant von Herrn Pfeffer. Sie hatten nämlich alle einen Bärenhunger. Mmh, die Pfannkuchen sind total lecker. Ich krieg kein Bissen mehr runter. Naja, vielleicht den einen noch. Wenn die Paw Patrol nicht gekommen wäre, dann würden Alex und ich immer noch im Wald feststecken. Ja, danke, Ryder. Und es tut mir leid, dass ich so ein Chaos angerichtet habe. Ach was, das kann mal passieren, Alex. Wenn du wieder mal festklebst, ein Anruf reicht. Dankbar nahm Alex Ryder in den Arm. Nanu, du lässt ja gar nicht mehr los. Ich weiß, ich klebe fest.